Tja, na schön mal, heute haben wir wieder ein Gewinnspiel, ganz klar. Viel Spaß, Al Bundy. Und wenn es technisch möglich ist, ein Telefoninterview mit einem ganz, ganz bekannten. Kennt ihr alle, dann ein paar Top-Hits auf Lager. Okay, L, los geht's. Komm, Charlie, gehen wir los. Es gibt viel zu packen. Tun wir es Ihnen an. Let the music take full control.

Stärken kommen, ne? Jumptronic mit dem Lied Love Song auf Disco-Version. Ja, Nachschema, habt ihr Weihnachten einigermaßen rumgekriegt? Reich beschenkt worden? Super! Heutzutage wird im Fußball gerne von den teuersten, den besten und den torgefährlichsten geredet. Wir mit Berti sind da etwas bescheidener. Er versucht sogar von Mal zu Mal ein bisschen schlechter zu werden. Mit einem Aufgebot ohne Biss und Leistung. Aber haben Berti-Fans davon mehr als von irgendwelchen Titeln? Berti, gut ist uns nicht gut genug. In disco music. Stay right where you are. Hallo, hier ist die freundliche Welle aus Baden-Baden. And now, here's your DJs. Most hated record of the week. Oh my God, no. Ja, heute Müller voll drauf hier. Haha. Charlie macht einfach Spaß. Back to the love line. You feel the gap, take my hand to the show, click. We gotta have it and put it together to form a line and return that's kinda clever. On the slow, on the flow, on the flow, on tip. Yo, look up a person for a love line. Unser Gewinnspiel ist so in Vorbereitung nach Schema, aber jetzt gibt es ein paar Grüße von unseren Werbepartnern. Fischerkleidung, Mode für die ganze Familie aus Schweighausen, wünscht allen Kunden ein erfolgreiches neues Jahr. Autohaus Butter, ihr bewährter Service für VW, Audi, Jahreswagen und Seat Neuwagen in Schramberg. Wünscht allen Kunden und Freunden ein gesundes und erfolgreiches 1994. Möbelgilt, die großen Einrichtungshäuser der Südpfalz mit dem besonders freundlichen Service. Zweimal in Herxheim bei Landau. Wünscht allen Kunden und Geschäftsfreunden ein erfolgreiches neues Jahr. Und dann haben wir noch Toi Toi mobile Sanitärsysteme, ihr WC-Mietservice aus La wünscht allen Kunden ein erfolgreiches neues Jahr. I wanna see more happy people. A happy new year and a happy people. Zwei haben wir noch. Bauknecht Kopiersysteme und Telefax. Ihr kompetenter Partner aus Schramberg wünscht allen Kunden ein erfolgreiches neues Jahr. Sabine Meyer und ihr Team von Venus Haar Kreationen aus Offenburg wünscht allen Kunden und ein frohes und erfolgreiches neues Jahr. Und ich glaube, meine CD spinnt hier rum. Wie? Was? Hier gebe ich jetzt den Gong. 5, 4, 3, 2, 1. Now we come to the payoff. Wow. Maxis Maximal. Maxis Maximal. Toll, was? Get it. Rock Me Hard Head of Way, 20:27 Uhr. Let's fetz, sprach der Frosch und hüpfte in den Ventilator. Charlie, wenn du weiter so frech bist, dann wird hier gleich der Bandi Kampfruf. Nein, bewahre! L! Bandi! Aber hallo, wen haben wir denn da? Jetzt kommt der grelle Wahnsinn! Einfach gut! Absolut irre! Volle Kraft voraus! Yeah. Alright! Spezialist in Baden mit dem Verkehrsservice. 20:31 Uhr, Radio Ladiesfirst aus Baden-Baden mit einer Meldung. Im Ortsnetz Heidenheim ist der Notruf 110 gestört. Im Notfall 112 oder das Polizeirevier Heidenheim anrufen. Wenn Sie wie ich das Besondere wollen, Arena Bar, Freiburg in der Schwarzwaldstraße 2. Das sollten auch Sie sich gönnen. Länder, Menschen, Abenteuer. Jules Verne. Die fantastische Reise zu märchenhaften Gaumenfreuden in Baden-Baden-Sinsheim an der B3. Und als musikalischen Leckerbissen werden abends die Funk- und Fernsehbekannten Dominos serviert. Jules Verne. Und zur fantastischen Silvesterparty mit großem Feuerwerk und vielen Show-Einlagen spielen zusätzlich die Midnight Magic. Kartenvorverkauf ab sofort im Jules Verne. Total ausverkauft bei Pezi-Pelze in Heppenheim. Tausende von Pelzen direkt vom Hersteller. Ein Riesenlager, alles muss raus. Radikal reduziert bis zu 70%. Total ausverkauft beim Pelzhaus in der Fußgängerzone in Heppenheim. Nachtschwimmer. übermorgen am 29. Dezember. Da ist Johnny 2000 nochmal in Hirschau. Tübingen, Hirschau. Und dabei bedanke ich mich jetzt bei allen, die gestern da waren und die in Schramberg waren, im Bärensaal. Das ist übrigens die Stefan-Hartmann-Halle in Tübingen, Hirschau. Ist ausgeschildert, ganz einfach zu finden. Hat eine tierische Stimmung gestern? Klar. Ich habe ja mal kurz angerufen aus der Halle und die Brigitte hat ja für mich Vertretung gemacht. Dankeschön. Im neuen Jahr, am 5., einen Tag vor drei Könige, riet Böhringen. Und am 8.1. Thieringen, nee, Schönberg. Und am 15. Januar Appenweier, Schwarzwaldhalle. Wir haben heute einen Stargast am Telefon, wenn ich ihn erwische. Ich habe heute Mittag mit ihm telefoniert. Der ist irgendwo im Auftritt, da muss ich dann anrufen. Er ist der DJ Bobo. Und wenn ich Glück habe, krieg ich. El, was meinst du dazu? Hä? Hört mal, ich kann nicht verstehen, wieso ihr diese Sendung einschaltet. El, du kannst mich bald. Zwei Omas am Fenster, eine davon schwerhörig. Sagt die eine, die armen Vögel im Wald. Hä? Die armen Vögel im Wald. Hä? Was? Die armen Vögel im Wald. Endlich, Oma hat es kapiert. Ja, und die Reichen im Bett. Ich glaub, den kenne ich. Nee. Oh, ach so, ach so. Ja, deine Witze sind voll für'n Arsch. Deine Witze sind voll für'n Arsch. Schon seit tausend, er kriegt dich wieder hin. Schon seit tausend, komm gut, gut, gut. Radio Games. Aber jetzt ist Zeit für unser Gewinnspiel. Radio Games, this is the show. Ah, nein! Da muss ich euch vorher was erzählen haben. Was hat es denn einen Sinn, Radiosender zu besitzen, wenn man ihn nicht ab und zu missbrauchen darf? Wir arbeiten so lang, nämlich von 20 bis 24 Uhr, die totale Party Power, hier auf 100,4. Wir arbeiten so lang. 4 Stunden. So lang. Wir arbeiten so lang. Das wird nicht so schnell wiederkommen. Die fantastische Party. 4 Stunden mit Charlie. Und jetzt alle. 2, 3. Wir arbeiten so lang. Wir arbeiten so lang. Wir arbeiten so lala. Zack, zack, zack. Darf ich? Meine ist so lang. Meine ist so lang. Meine ist so lala. Radio Games. We have many. So, jetzt kommt aber unser Gewinnspiel. Und los geht's! Hey, Der erste Song kommt jetzt. Immer ganz knackige Sachen drin. Hier ist unser Gewinnspiel. Das sind schon weit, weit mehr als fünf. 07 229 30 77 30. Anrufen bitte. Ladies first. Radio Ladies first. Ladies first. Radio Ladies first. Radio Ladies first. Ladies first. Nur knutschen ist schöner. Stolz! Vollstrecken Sie! Nun, Strafe muss sein, denn... Vor dem Fernsehen kommt Charlie. Action! Run to me on your Maximum Music FM. Maximum Music FM. Run to me on your Maximum Music FM. Thank you. Voice got a low card. 20.57 Uhr wird's gleich. Und ich habe meinen ersten Nachtschwärmer in der Leitung. Ich habe mehrere, aber ziehe ich mal einen rein. Und zwar, das müsste aus Oberkirch der Jochen sein. Ist er dran? Ja, hallo. Ja, wie ist dein Name? Jürgen. Ach, Jürgen. Ja. Aus Oberkirch heißt 23. Jürgen, 5 Interpreten benötigen wir. Hast du so viel drauf? Jawohl. Gut, lass mal hören. Moment, bitte. Ich hätte gerne einen Musikwunsch, geht das? Nein, wir sind hier bei Gewinnspiel, Jürgen. Was muss ich jetzt? 5 Interpreten, hast du nicht zugehört? Nee. Tut mir leid, dann rufst du nachher nochmal an. Dann nehme ich den nächsten rein. Das ist nämlich der Heiko aus Au am Rhein, er ist 24. Ja, hallo. Heiko, 5 Interpreten. Ich hoffe, dass ich 5 zusammenkriege. Also ich habe einmal Deep Purple. Ganz genau. Dann Van Halen. Van Halen, warte dabei. Ganzen Roses. Ganzen Roses. Alice Cooper. Ja. ZZ Top. Super. Jawohl. Das reicht mir schon. Toll. Das gibt nach Au am Rhein eine CD. Holla, Leute. Ist ja alles super gut, ne? La, la, la, la, la, la, la, la. Größer, satter, lecker. Werbung! Supergut. Schluck für Schluck, erfrischender Genuss. Hörmann, der Getränkespezialist in Baden mit dem Verkehrsservice. 21 Uhr und eine Minute, Radio Lettisfest aus Baden-Baden. Im Ortsnetz Heidenheim ist der Notruf 110 gestört, im Notfall 112 oder das Polizeirevier Heidenheim anrufen. Wenn Sie wie ich das Besondere wollen, Arena Bar, Freiburg in der Schwarzwaldstraße 2. Das sollten auch Sie sich gönnen. Achtung!

got the power, cool MC, here's my name for you. I like to dance and stuff and hope you like it too. Goodbye's the last thing I have to say. I do it now and here today, and I hope you like this song. Play it, DJs, all night long. Nach dem Schluss habe ich gedacht, der DJ Bob ist nicht mehr im Hotel, er ist noch nicht hier an seinem Auftrittsort. Wunderbar. Als Entschädigung hätte ich da, bis ich ihn erwische, wenn überhaupt, ein kleines Weihnachtsmärchen vielleicht. Ne? Ja, gut, okay. Bitte. Rapunzel. Rapunzel, lass dein Haar herunter. Einfach Spaß. 21.14 Nachtschwimmer. Das ist jetzt zum Teil Max mit Getaway gewesen, Hold on Loft. Ich bin mir sicher, die Produktionen stammen aus genau demselben Studio. Die haben gar nicht viel verändert. Fast identisch. Instrumental und Beat und so weiter. Hier ist die fröhliche Welle aus Bahnmann. Okay, Kinder, jetzt steigen wir ein. Da zockt der Mob, da steppt der Bär, da wird abgerockt, bis der Ohrschmalz brodelt. Dann haben wir wieder Grüße. Der Papa Jürgen aus Karlsruhe grüßt seine Töchter Nicole und Simone. Huga, Hage, Huga. Mr. Big. Now that I've lost everything to you, you say you wanna start something new, and it's breaking my heart, you're leaving. Baby, I'm grieving, but if you wanna leave, take good care. Hope you have a lot of nice things to wear, but then a lot of nice things turn bad out there. Da fließen die Frauen nur so dahin, ne? Starker Song. Also wie gesagt, übermorgen am Mittwoch ist der liebe Charlie in Tübingen, Hirschau. Einlass ab 19:30 Uhr und da geht wieder tierisch die Post ab. Und der Best of kommt da, also die besten Hits, unter anderem Stimmung natürlich, Deutsche Welle und so weiter. Ihr kennt das schon? Da verlose ich jetzt noch anschließend ein paar Karten. Und das soll ja eigentlich der Einstieg sein vom DJ Bobo, dass er mit mir telefoniert. Ich habe jetzt wieder angerufen. Er ist noch nicht in seiner Halle, der ja auftritt heute Abend, aber er ist unterwegs. Okay, ich bin in Hoffnung. Lärme Truppe, werde mal Schwung in die Sache bringen. One, two, three. Und der DJ Bobo ist ja, wie gesagt, am Donnerstag, den 30. in der Diskothek Gummibär in Pforzheim. Da haben wir noch ein paar Karten dann, aber bitte jetzt nicht anrufen. Erst nach 9:30. Living on Video, 21.21 Uhr. L. Hallo L, du bist ja heute wieder dran, kurz um 22 Uhr, hä? Super. Letzte Woche bei deiner Weihnachtssendung, da hast du ja nicht gut ausgesehen, hä? Ja? Hey, du, Charlie, noch nie in meinem Leben hat mich jemand so beleidigt. Ja, das war erst der Anfang, L. Ja, ja. Eine echte Nachtschwärmer-Sendung. Ich bin schon eingeschlafen. Tschüss, L. Wir brechen keine Regeln. Wir erfinden sie, während wir senden. Sag deiner Ma und sag auch deinem Pa, Sender für die Hits. Du hörst sie Tag und Nacht. Hier ist der Sender für die Hits, die ihr hören wollt, Nachtschwärmer. Früh am Morgen trifft sich wie ein Blitz. Chiku, chiku, chiku. Dann schläfst du schon vor Lachen nicht mehr ein. Uchi, uchi, ku. Ein Tag, den man beginnt. Mit Radio, wo man spinnt. Das muss ein Das kann nur ein guter Tag sein. Now here's what I want you all to do for me. Dengel, dengel, dengel, dengel, dengel, dengel, dengel. Hussa, hussa, ho. Move your feet to the rhythm of the beat. Move your feet to the rhythm of the beat. Move your feet to the rhythm of the beat. Move your feet to the rhythm of the beat. Move your feet to the rhythm of the beat. Das ist jetzt DJ Bobo. Feet to the rhythm of the beat. Pump up the volume. Leider nur für ein CD im Augenblick. To the rhythm of the beat. Move your feet to the rhythm of the beat. Move your feet to the rhythm of the beat. Pump up the volume. Feel the heat. Geiles Programm. Hi! Ja. lustig, sei lustig, sei. Wir bringen heiße Action, Turbo Power. Kein Problem, Mann. Super, super. Viel Spaß dabei. Hi, das ist Charlie 2000. Ist sonst noch irgendwo? Ja, aber da war du. Super, super. Meine Finger sind wund, aber ich habe DJ Bobo, wir und alle Nachtschwärmer vom weiten Radioland grüßen dich. Hallo, ich grüße dich. Wo bist du denn heute Abend? Heute Abend sind wir in Wasserburg. Wo ist denn das, im Bayerischen? Ja, das ist in Bayern, freilich. Ah, wunderbar. Das ist bei den Bayern. DJ Bobo, you're my bei den Bayern. DJ Bobo, was gibt's Neues, was bringst du Neues uns? Ja, ich mache ganz viel Neues. Jetzt wird mal machen wir ganz große Werbung für die neue Single, Take Control. Ja, die habe ich gerade laufen lassen. Oh, super. Ja. Die wird auch in der ersten Januarwoche ganz hoch in den deutschen Charts einsteigen. Wir haben schon 50.000 Stück verkauft und sind noch nicht mal in den Charts. Super. Ganz toll. Und dann kommt die nächste Single, die heißt dann Everybody. Und danach kommt ein neues Album und eine neue Single natürlich dazu. Aha. Und wegen was ich dich eigentlich anrufe, du kommst in unsere Gegend am Donnerstag. Genau. Und zwar in die Diskothek Gummibär nach Pforzheim. Genau. Und da wirst du richtig stimmungsvolles Publikum vorfinden, bin mir ganz sicher. Das ist gut. Fahren voll auf dich ab hier. Ja, das ist schön, weil ich fahre auch auf die Leute ab, weil die Leute leben immer eine riesen Party bei uns in Konzerten. Ja, das habe ich gehört. Du spielst alle an die Wand, deine Konkurrenten. Naja, das darf man nicht so sagen. Wir geben uns vielleicht noch am meisten Mühe von allen dessen Das kannst du selber nichts sagen, aber ich weiß das. Ah, schön. Naja, die freuen sich alle. DJ Bobo, ich danke dir, wünsche dir viel Erfolg. Ich dir auch. Tschüss. Tschüss, ciao. Nachschauen wir jetzt gerade noch geschafft. Hegel. Das war's dann. Heute Montag mit Charlie. Viel Spaß noch diese Woche. Und nicht vergessen, Silvester ab 20 Uhr das Radio einschalten. Heute ist nicht alle Tage. Ich komm wieder, keine Frage. :21:30 Uhr, Radio Ladies First aus Baden-Baden zur Verkehrslage in ganz Baden-Württemberg. Gebietsweise Glatteis durch überfrierende Nässe. Fahren Sie also vorsichtig. Radio Ladies First aus Baden-Baden.